Sechstes Kapitel. Tragischerweise kam ich in einem Wintergarten wieder zu mir. Tragisch, denn ich hasste Wintergärten wirklich wie die Pest. So wie manche Leute keine Bananen oder keinen Rosenkohl mochten, mochte ich keine Wintergärten. Das ging schon so, seit ich denken konnte. Sogar als Kind habe ich schon mit Steinen die Scheiben von Wintergärten in der Nachbarschaft eingeschmissen. Ich gebe zu, es waren reine Hassverbrechen und keineswegs harmlose Jungenstreiche damals. Zum Glück kam es niemals raus und hatte folglich auch keinen Einfluss auf meine Karrierelaufbahn oder mein weiteres Leben. Dennoch hatte ich Wintergärten mein Leben lang mit heftiger Abscheu gemieden, wie der Teufel die Schwelle der Kirche. Als ich also realisierte, dass ich mich in so einem gottverdammten Wintergarten befand, bekam ich folgerichtig meinen ersten wirklichen Nervenzusammenbruch, seitdem dieser ganze Albtraum hier losgegangen war. Ich saß heulend mit angezogenen Beinen auf dem Boden und schlug mir mit beiden Fäusten immer wieder selbst auf den Kopf, bis ich schließlich bemerkte, dass ich wohl allein gelassen worden war. Da beruhigte ich mich wieder etwas und versuchte vom Boden aufzustehen. In diesem Moment fühlte ich eine heftig pochende Beule an meiner Stirn über dem linken Auge und erinnerte mich daran, dass ich mir an irgendetwas in der Dunkelheit den Kopf so heftig angestoßen hatte, dass ich ohnmächtig geworden war. Auch Erinnerungen an das tote Pferd zuckten mir wild durch meinen wummernden Brummschädel und am liebsten wäre ich wieder ohnmächtig geworden. Meiner Desorientierung und flauen Übelkeit im Magenstauraum konnte ich eine mittelschwere Gehirnerschütterung entnehmen. Plötzlich erinnerte ich mich auch wieder daran, dass ich Wintergärten ganz und gar nicht verabscheute. In Wahrheit hatte ich selber einen, und der war vor 7 Wochen von irgendwelchen Kindern mit Steinen kaputtgeschmissen worden, worüber ich mich sehr geärgert hatte, zumal ich nur Anzeige gegen Unbekannt erstatten konnte. Taumelnd stand ich dann dort im Wintergarten und versuchte wieder klarzukommen. Was mir als erstes halbwegs klar bewusst wurde, war die Tatsache, dass ich sehen konnte. Es war zwar nicht wirklich hell um mich, aber zumindest auch nicht völlig stockfinster. Das Licht kam von oben, es war der bleiche Vollmond, der direkt über dem Wintergarten stand. Es war also immer noch Nacht. Aber wo waren diese Hippies? Und warum hatten sie mich in diesen Wintergarten verfrachtet? Als ich mich weiter umsah, kam mir der Wintergarten immer mehr vor wie ein gigantisches Gewächshaus voll riesiger, exotischer Pflanzen, die mir aus irgendeinem Grunde prähistorisch anmuteten. Ich befürchtete, dass ich die ganze Zeit halluzinierte und in Wahrheit irgendwo bewusstlos herumlag, vielleicht sogar schwer verletzt. Reihe um Reihe zwischen den Kübelbeeten ging ich ab und wurde immer klaustrophobischer. Plötzlich kam mir Thule entgegen und ich war irgendwie froh, dass er es war, der mir über den Weg lief und nicht etwa dieser unheimliche Geistesgestörte, der sich mit Sicherheit auch noch irgendwo in diesem unheimlichen Haus aufhielt. »Hey, du bist ja schon wieder aufgestanden«, rief er mir auf halber Strecke zu, als er auf mich zulief. »Wo sind die anderen?«, wollte ich sofort wissen, als er bei mir stand. Mit Besorgnis in der Miene antwortete er mir, »Karl Gustav ist mit Persephone durch eine Tür gegangen, die hinter ihnen zufiel, und als Brandas sie wieder geöffnet hatte, waren die beiden plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Als er in das Zimmer ging, um sich zu vergewissern, dass sie noch da waren, fiel die Tür wieder zu, und als sie sich dann öffnete, war auch Brandas verschwunden. Aber das ist noch nicht alles. Auch das Zimmer war verschwunden. Es hatte sich irgendwie in ein anderes Zimmer verwandelt. Ich weiß nicht.« Er brach ab, und ich sah Tränen in den Augen dieses Hünen, als er hervorstieß. »Ich weiß nicht, was da los ist. Persephone hat vielleicht recht und dieses Haus ist wirklich irgendwie verflucht.« Mein erster Gedanke zu dem, was Thule mir da erzählte, war, dass er die Hoffnung darauf, seine Freunde jemals wiederzusehen, direkt abschreiben konnte. Aber das sagte ich ihm nicht. Stattdessen fragte ich ihn danach, warum er nicht einfach hinterhergegangen sei, um zu sehen, ob ihn das eventuell dorthin bringen könnte, wohin auch seine Freunde verschwunden sein mochten. Er sagte nichts zu seiner Rechtfertigung, aber ich konnte in seinem Blick ablesen, dass er sich einfach viel zu sehr gefürchtet hatte und deshalb nicht hinterhergegangen war. Also beschloss ich, nicht weiter in diese Richtung zu ermitteln und wollte stattdessen von ihm wissen, wo diese ominöse Tür sich befand, zumal ich selber einen Blick dort hineinwerfen wollte. »Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit fantasieren wir das alles hier nur, wenn wir völlig zugedröhnt irgendwo herumliegen«, sagte ich zu ihm, aber ich hörte meine eigene Stimme nur wie durch dickes Glas hindurch. Ich war mir nicht sicher, ob er mich überhaupt gehört hatte. Wir gingen los und meine Beine fühlten sich wie dünne Bindfäden an, auf denen ich irgendwie herumeierte, mit polierten Knöpfen als überdimensional große Füße unten dran. Aus irgendeinem Grund fand ich das irre komisch und fing hysterisch an zu lachen. Ich lachte und lachte und musste anhalten und mich auf die Knie stützen und ich lachte weiter in dieser Position, bis ich keine Luft mehr bekam. Aber ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen und ich wusste nicht mal mehr, warum ich überhaupt so sehr lachen musste. Ein großer roter Luftballon kam aus meiner Nase und fiel auf den Boden, bevor er davon flog, indem er sich in lauter bunte Schmetterlinge verwandelte. Ich fand es irre schön und stellte fest, dass ich das Zeittempo so weit runterfahren konnte, dass ich den feinen Glitzerstaub von ihren sanften Schwingen rieseln sah. Und noch immer lachte ich wie von Sinnen, aber es schien irgendwie immer dumpfer zu klingen, so als würde ich allmählich ertrinken. Ich wollte meine Hände betrachten, aber ich konnte sie nicht mehr finden. Ich glaubte mich plötzlich daran zu erinnern, dass ich einen Hund bei mir gehabt hätte und wollte ihn rufen, aber ich konnte mich nicht an seinen Namen erinnern, also fragte ich einfach laut in den Raum, »Wo ist mein Hund?« Eine Stimme antwortete mir, aber ich verstand kein Wort und konnte sie nicht zuordnen. Sie klang wie eine verstopfte Trompete und ich konnte das laute Summen von mindestens 1 Milliarde Fliegen hören, während ich mir mit einem nervösen Knistern über die verschwitzten Augen wischte. Die verstopfte Trompete blies mir direkt ins Ohr und ich wollte es mir zuhalten, hatte es aber auf einmal in der Hand und es war furchtbar weiß, wie ein frisch geschälter Schädelknochen. Mir wurde plötzlich klar, dass ich mitten auf dem Boden saß und ein blutverschmiertes Taschentuch in der Hand hielt. Mein Hals tat weh und mein Kopf dröhnte, als würde von innen jemand mit einem Presslufthammer dagegen schmettern. Was war denn los? Wollte ich wissen und alles war ganz verschwommen und irgendwie durcheinander. Ich sah Thule vor mir sitzen, konnte mich aber für einige Sekunden lang kein Stück daran erinnern, ob ich sein Gesicht wirklich schon mal gesehen hatte oder ob ich mir auch das wieder nur einbildete. Mir fiel erst alles wieder ein, als ich ihn zu mir sprechen hörte. Du hattest auf einmal einen heftigen Hustenanfall und hast aus der Nase geblutet. Dann bist du plötzlich zusammengebrochen. Hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Dachte, du verreckst mir hier gleich. Ist alles wieder okay mit dir? Alles okay mit mir, hörte ich mich sagen, als würde ich noch immer irgendwie neben mir stehen. Ich hatte einen grauenvollen Durst und konnte an den spröden weißen Lippen meines Gegenübers sehen, dass es ihm genauso ging. Wir mussten uns dringend irgendwie Wasser beschaffen. In diesem Gewächshaus musste es doch sicher irgendeine Wasserquelle geben, dachte ich und fragte Thule danach, ob er vielleicht irgendwo so etwas wie ein Bassin, eine Wassertonne oder auch nur eine Gießkanne gesehen hätte. Er verneinte dies, verwies aber auf das tropfnasse Glasdach des Wintergartens mit der Bemerkung, dass wir ja im Grunde bloß die Scheiben einzuschmeißen bräuchten, um uns Wasser zu beschaffen. Trotz meines großen Durstes lehnte ich diese Option ab und schlug vor, erstmal zu schauen, wo die anderen hin verschwunden waren. Ich hatte mir vorgenommen, dieses Haus nicht eher zu verlassen, bevor ich in den Keller gekommen war, und sagte das auch genauso zu Thule, bevor wir uns dann aufrappelten und er mich zu der Tür zu bringen versuchte, durch die seine Leute verschwunden waren. Unnötig zu erwähnen, dass wir uns natürlich erstmal in dem immer mehr zum Labyrinth werdenden Wintergarten verirrten. Auch Thule bemerkte bald, dass die Pflanzen immer größer zu werden schienen, desto weiter wir kamen, und bald darauf stellten wir beide fest, dass wir niemals an eine Außenwand des Wintergartens gelangten, ganz gleich, wie weit wir auch gingen. Es schien immer tiefer hineinzugehen, aber keinen Ausgang mehr zu geben. Als wir dann nach einiger Zeit in einem regelrechten Urwald aus Topfpflanzen standen, sahen wir uns ratlos gegenseitig an. »So kommen wir nicht weiter«, meinte ich schließlich zu ihm und er nickte, bevor er von mir wissen wollte, was uns überhaupt noch für Möglichkeiten blieben. Kurz entschlossen stieg ich ohne weiteres Wort der Erklärung zwischen die gewaltigen Kübel und fing an den kolossalen Blätterstielen herumzuknicken, aber sie wehrten sich vehement dagegen. Ich wies Thule an, zu mir heraufzusteigen, um mir zu helfen, und gemeinsam knickten wir dann das Blatt hin und her, bis wir es schließlich abgetrennt hatten. »Was hast du jetzt damit vor?« wollte Thule von mir wissen und ich zeigte es ihm, indem ich den abgeknickten Pflanzenstiel mit beiden Händen fest zusammenpresste, sodass der Pflanzensaft aus den Fasern hervorquoll. »Ich verstehe«, sagte Thule und sah mir zu, wie ich den ersten Schluck daraus in meinen Mund tröpfeln ließ. Es war bitter und schmeckte wie Löwenzahn, aber es war das beste Wasser, das ich jemals getrunken hatte. Wir knickten noch ein paar mehr Blätter ab, um unseren Wasserspeicher auf diese Weise möglichst aufzufüllen, aber leider war dieser Blattsaft wirklich so scheußlich bitter, dass uns schon nach wenigen Schlucken kotzübel wurde. Unser Durst war noch schlimmer als jemals zuvor, als wir unsere Aktion abbrachen und uns wieder auf den Weg machten. Es war mir bald ziemlich egal, ob wir die Tür, die wir ursprünglich suchten, überhaupt noch finden würden. Ich wollte einfach nur noch aus diesem Gewächshaus heraus, und es war mir völlig gleichgültig, auf welche Weise. Hätten wir eine der Wände erreicht, hätte ich sie ohne zu zögern, wenn nötig, auch mit blanken Fäusten zertrümmert, um ins Freie zu gelangen. Thule redete die ganze Zeit über, wahrscheinlich weil er einfach Angst hatte und seine Leute auf seltsame Weise verschwunden waren. Er erzählte mir davon, wie er mal eine Zeit lang undercover in einem Tierversuchslabor gearbeitet hätte, um einer Gruppe von Tierbefreiern Zutritt zu den Käfigen verschaffen zu können, und schilderte mir diverse Grausamkeiten der in jenem Labor stattgefundenen Versuche im Detail, bis er letztlich darauf hinauskam, unsere eigene missliche Lage mit der Situation der für die Hirnforschung eingesetzten Versuchsaffen zu vergleichen. Man quält sie gezielt, um Reaktionen hervorzurufen, erklärte er mir da und weiter. sie bekommen unterschiedliche Aufgaben gestellt, die sie lösen müssen unter bestimmten Konditionen, und zur Motivation setzt man Dehydrierung ein. Der Affe lernt, dass er ein paar Tropfen Saft bekommt, wenn er sich demütigen lässt. Ich merkte daraufhin verbittert an, mich mittlerweile in einem Zustand zu befinden, in dem auch ich mich allzu gern für ein paar Tropfen Saft demütigen lassen würde. Da meinte Thule zu mir, während wir weiter durch die Blumenkübel irrten: Vielleicht läuft es genau darauf und auf nichts anderes hinaus. In Wahrheit sind wir vielleicht wirklich nichts anderes als Versuchsratten in einem Versuchslabyrinth. Als ich gerade im Begriff war, einen zynischen Kommentar zu dieser Bemerkung abzugeben, standen wir plötzlich vor einer großen grauen Stahltür. Sie war natürlich verschlossen und wirkte schwer wie eine Tresortür auf mich. Ich machte mir gar nicht erst die Mühe, mich überhaupt noch darüber zu wundern, wo zum Teufel da auf einmal diese Tür hergekommen war, und griff, ohne mich vorher mit Thule darüber zu beratschlagen, nach der schwarzen Plastiktürklinke dieser grauen Stahltür. Das ist nicht die Tür, die wir suchen, hörte ich Thule zwar sagen, aber das interessierte mich in jenem Augenblick herzlich wenig. Zu meiner großen Erleichterung ließ die Tür sich öffnen. Sie war wirklich ziemlich schwer, und mühsam zog ich sie auf in meine Richtung, sodass sie in ihren Angeln empörte Töne zustande bringen konnte. Hinter der Tür in diesem Gewächshaus-Irrgarten befand sich ein altes Wäschezimmer. Auch darüber wunderte ich mich im Grunde genommen kein Stück mehr, nur ganz am Rande war ich etwas perplex darüber, mittlerweile so weit abgestumpft zu sein, dass mich kaum noch etwas schocken konnte. Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich außer weiteren unerklärlichen Verrücktheiten schon gar nichts anderes mehr erwartete. Wir gingen in dieses alte Wäschezimmer hinein, obwohl ich deutlich mitbekam, dass Thule das nicht wirklich recht war. Schließlich suchte er immer noch nach seinen Leuten. Von mir aus hätte er auch allein weiter nach ihnen suchen können, aber ich sagte nichts und er folgte mir einfach, ebenfalls die Klappe haltend. Für mich stand fest, dass ich einfach nur noch lebend daraus wollte. Was mit den Leuten im Keller passiert war, ging mich nun nichts mehr an. Ich hatte solchen Durst, dass ich irre Kopfschmerzen bekam. All meine Gedanken waren ganz verworren, und daran änderte auch der reine Bärquellduft des Weichspülaromas in diesem Wäschezimmer nichts, in dem eine alte Waschmaschine und ein Wäschetrockner nebeneinander standen, daneben ein überquellender Wäschekorb und mitten im Raum ein ganzer Stapel getragener Wäsche. Nur auf dem Wäschetrockner stand eine Wäschewanne voll frisch gewaschener und sauber gefalteter Küchenhandtücher. Von den Wänden bröckelte der Verputz, und zerfetzte Reste vergilbter Tapete schälten sich kümmerlich in sich selbst zusammenkrümmend stellenweise davon ab. Ich bemerkte einen regenbogenfarbenen Regenschirm, der eingeklappt und zusammengebunden in einer der Ecken stand, und empfand bei seinem Anblick einen solch heftigen Hass in mir aufwallen, dass ich mit einem Schlag wieder etwas klarer in meinem Geiste wurde. Ich wusste, dass dieses klare Zeitfenster begrenzt sein würde, und wollte es nutzen, um nachzudenken, was wir als nächstes tun sollten. Denn in diesem Wäschezimmer war Endstation. Es hatte keine Tür außer die, durch die ich und Thule hereingekommen waren. Hier hängt ein Bindfaden, sagte Schule irgendwo neben mir. Dann machte es Klick und plötzlich hatten wir ein dumpfes Leuchten in diesem Wäschezimmer. Die Glühbirne ging direkt über mir an. Es sah wahrscheinlich aus, als wäre mir im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgegangen. Aber in Wahrheit wusste ich überhaupt nicht mehr, wo mir eigentlich der Kopf stand. Und als ich einen Blick auf Thule warf, sah ich allzu überdeutlich ausgeleuchtet, wie fertig und ausgetrocknet er aussah und konnte daraus locker schließen, dass ich keinen viel besseren Eindruck machte. Der Endgegner bei dem Test, den wir deiner Analyse nach bestehen sollen, ist also die Herausforderung, einen Stapel dreckiger Wäsche zu waschen? Fragte ich ihn dann trocken mit klebrigem Mund, und ich wusste nicht, was für eine Antwort ich darauf erwartet hatte, aber was er dann sagte, ließ meine Haare im Nacken sich aufstellen mit einem Schaudern, das mir eiskalt über den ganzen Rücken fuhr. Wenn ich recht habe mit meiner Analyse, dann ist der Test selbst der Endgegner, und es gibt keine Möglichkeit, ihn zu besiegen. Wir werden gefoltert, bis wir nicht mehr gefoltert werden können, weil wir dann tot sind. Und dann werden wir auseinandergeschnitten, begutachtet und im Anschluss entsorgt, um Platz für die nächste Testreihe zu machen. Krampfhaft versuchte ich, den trockenen Schleim in meinem Mund herunterzuschlucken, bekam aber nur einen Knoten in der Zunge und eine raue Kehle davon, durch die ich dann mühsam hervorstieß. Du bist von der ALF? Er antwortete nichts darauf, aber ich sah den Grimm in seinen Augen und wusste, dass ich richtig geraten hatte. Die Glühbirne über meinem Kopf fing an zu flackern und ich bekam plötzlich wahnsinnig Platzangst in der kleinen Wäschekammer, obwohl ich mein Leben lang keine empfunden hatte. Ich beobachtete, wie Thule rüber zu dem Wäschetrockner ging und sich eins der sauberen Handtücher herausnahm, mit dem er sich dann abzurubbeln begann. An uns klebte noch immer dieses Zeug und ich kam wirklich in diesem Augenblick erst überhaupt auf die Idee, dass unsere vermeintlichen Halluzinationen vielleicht von diesem Zeug ausgelöst wurden. Ich ließ mir auch so ein Geschirrhandtuch rüberwerfen und rubbelte auch mich selber damit ab, wenn auch nicht sehr erfolgreich, zumal der Schleim zu ziehen Gummi an uns getrocknet war. Aber wenigstens besänftigte das raue Tuch ein wenig den garstigen Juckreiz, der ein permanenter Stressfaktor zusätzlich zu dem anhaltenden Gefühl des Verdurstens war. Während meiner Reinigungsaktivitäten zog ich die Haut an meinem Handrücken mit zwei Fingern der anderen Hand nach oben und stellte erschrocken fest, dass sie einfach so blieb, als ich sie wieder losließ. Mein Herz bekam einen regelrechten Aussetzer. Und dann bekam es gleich noch einen zweiten obendrauf, als dieser bärige Kerl auf einmal ohne jede Vorwarnung die Waschmaschine mit beiden Pranken umklammerte, um sie laut ächzend mit einem brutalen Ruck von der Wand zu reißen. Ein barbarisches Knirschen zerriss uns die Ohren, als die Rohre hinter der Maschine zu Bruch gingen und eine Fontäne schoss daraufhin plötzlich aus der Wand hervor, die binnen Sekunden alles unter Wasser setzte. Thule sprang ohne zu zögern hinter die verbeulte Waschmaschine, um sich mit weit aufgesperrtem Mund vor das geplatzte Rohr niederzuknien und das daraus hervorschießende Grauwasser begierig aufzusaugen. Ich selbst war für einen Augenblick lang so dermaßen paralysiert, dass ich mich nicht zu regen wagte und einfach nur beklommen das Geschehen beglotzte, ohne auch nur einen einzigen klaren Gedanken dazu zustande bringen zu können. Als ich dann endlich aus meiner allgemeinen Erstarrung zu erwachen begann und ebenfalls auf die Idee kam, mich hinzuknien, hatte der Druck aus der Leitung bereits nachgelassen und es plätscherte nur noch ein geringfügiges Rinnsal daraus hervor, mit dem ich mir für etwa 4 Schlucke die ausgehöhlten Hände befüllen konnte, bevor es endgültig versiegte. Thule und ich sahen uns hinterher ratlos an, denn keiner von uns konnte sich denken, wie es nun weitergehen würde. Wir rieben uns erstmal ordentlich ab mit den verbliebenen sauberen Handtüchern. Das Licht der nackten Glühbirne flackerte dabei wie verrückt und als ich gerade den Mund aufmachen wollte, um irgendwas zu sagen, erlosch sie mit einem gläsernen Plitsch, was definitiv darauf hindeutete, dass das Leuchtmittel durchgebrannt war. Wir standen also wieder mal im Dunkeln und mir blieb das Wort im Halse stecken vor Schreck. Ich konnte Thule leise fluchen hören und tastete mich zur Wand, um die Tür wiederzufinden, die wohl irgendwie hinter uns zugefallen sein musste. Ich konnte mich nicht erinnern, sie geschlossen zu haben. »Wo ist diese verdammte Tür?« fragte ich laut und verärgert in das finstere Wäschezimmer, und Thule brummte aus irgendeiner Ecke heraus, dass die Tür sich angeblich direkt hinter mir befände. Ich bekam auf einmal ein bedrängendes Platzangstgefühl und hielt deshalb die Luft an, um in Gedanken langsam von 10 rückwärts zu zählen, in der Hoffnung, dass dieses Gefühl sich dadurch auflösen würde. Während ich mir die Zahlenreihe vorzustellen versuchte, schossen mir unwillkürlich sehr deutliche Bilder von gelb-roten Gartenschläuchen, Teekannen, Autoreifen, der Sonne, grünen Bohnen und einem Klavier durch den Kopf, was mich natürlich komplett irritierte. Zeitgleich registrierte ich nun, dass der quälende Juckreiz zwar nicht gänzlich aufgehört hatte, inzwischen aber durchaus auf ein erträgliches Level abgeschwollen war. Die Tür konnte ich trotzdem nicht finden und auf einmal hatte ich den Eindruck, völlig allein in der Dunkelheit zu stehen. Ich rief nach Thule, erst leise, dann immer lauter werdend, aber er antwortete mir nicht. Ich stolperte in Panik durch das Zimmer und stieß mit dem Schienbein so hart gegen die verdammte Waschmaschine, dass ich aufheulte wie ein Schlosshund. Trotzdem nahm ich ganz deutlich das leise Klicken hinter mir wahr, und als ich mich danach umdrehte, tat sich mit einem Mal ein Lichtstreifen mitten in der dunklen Wand auf, den ich umgehend als eine sich öffnende Tür identifizieren konnte. Weil ich davon ausging, dass es Thule war, der die Tür gefunden hatte, reagierte ich zunächst mit einiger Erleichterung, nur um daraufhin umso härter in mich zusammenzuschrecken, als da plötzlich der Geistesgestörte aus dem kleinen Badezimmer am ersten Stock vor mir stand. Mit dem hätte ich in jenem Moment wohl am allerwenigsten gerechnet. Entsprechend starr vor Schreck hielt ich inne und fühlte mich für einen angehaltenen Atemzug lang wie ein Reh auf der Straße, das die Scheinwerfer aus der Dunkelheit auf sich zurollen sieht. Mein Impuls war zu fliehen, aber abgesehen davon, dass ich nicht gewusst hätte, wohin ich hätte fliehen können, war ich wie gelähmt. Erst als er die Tür komplett geöffnet hatte und ich sein schiefes Grinsen durch die ihm ins Gesicht hängenden Zottelfransen sehen konnte, wagte ich den Mund aufzumachen und ihn zu fragen, »Was machst du denn hier? Und wo ist Thule? Eben gerade war er doch noch hier.« »Ich habe ihn draußen bei den anderen gesehen«, sagte der Geistesgestörte in völlig vernünftigem Ton. Ich war wenig verwirrt ob seiner verwirrenden Aussage und wollte bloß von ihm wissen, »Wovon redest du überhaupt? Da draußen ist überhaupt niemand.« Statt mir zu antworten, bekam ich natürlich prompt eine Gegenfrage an den Kopf geknallt. »Was für eine Art von Inspektor sind Sie überhaupt?« Mit der Andeutung eines mürben Stirnrunzelns entgegnete ich darauf, »Ich bin überhaupt gar kein Inspektor. Ich arbeite für Delta 4, wenn du es genau wissen willst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du keine Ahnung hast, was das überhaupt ist. Und es spielt auch überhaupt gar keine Rolle, denn ich bin nicht wegen euch bescheuerten Hippies hierher beordert worden, sondern wegen diesem Wetterphänomen, das nach wie vor unter Beobachtung steht und deshalb auch militärisch versiegelte Zugänge hat, um so Leute wie euch davon abzuhalten, hier irgendeine bescheuerte Aktion abzuziehen.« Der Geistesgestörte grinste frech und meinte höhnisch, »Hat ja nicht besonders gut funktioniert, der Plan.« Völlig freudlos grinste ich trocken zurück mit der zynischen Bemerkung, »Gleichfalls.« Und als sein blödes Grinsen daraufhin auskühlte, setzte ich noch eins drauf. »Was auch immer ihr Hippies hier geplant hattet, dass es auf diese Weise vereitelt werden würde, damit hättet ihr wahrscheinlich nicht gerechnet.« Der Geistesgestörte schüttelte seinen Kopf, als würde er meine unglaubliche Naivität gelinde bedauern, bevor er sagte, »Ich denke doch bereits erwähnt zu haben, dass ich nicht zu den Leuten gehöre, die mich hierher mitgenommen haben. Sie waren nicht mal auf dem Weg hierher. Ich habe sie dazu überredet.« »Und was hattet ihr hier vor?« wollte ich unverzögerlich von ihm wissen, obwohl ich inzwischen so ziemlich jedes Interesse daran verloren hatte, herauszufinden, was diese bescheuerten Hippies dort für eine bescheuerte Hippie-Aktion geplant hatten. »Es stand mein Leben lang fest, dass ich eines Tages an diesen Ort hier kommen würde«, resumierte der Geistesgestörte mit nachdenklicher Miene, und ich ließ ihn weiter ausführen. »Schon vor meiner Geburt stand es fest. Es war unausweichlich, dass es so kommen würde. Alle Wege meines Lebens führten an diesen Punkt. Ja, selbst die ganz unbewussten Schritte, alles. Als ich schon unterwegs war hierher, bin ich zuerst zu Fuß gegangen. Doch irgendwann hielt dieser Bus neben mir und ich stieg in ihn ein, denn ich wusste, dass er mich hierher bringen würde. Und so war es dann auch. Was hast du den Leuten erzählt, die dich unterwegs mitgenommen haben? Wollte ich von ihm wissen, und er ließ die offene Tür mit einer Hand leicht hin und her schwingen, als er darauf erwiderte: Ich habe ihnen nur die Wahrheit gesagt. Ich habe mein Leben lang immer nur die Wahrheit gesagt. Im Wasser liegt die Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Fragte ich etwas ungehalten und stellte fest, dass dieser Geistesgestörte mir genauso auf den Senkel ging wie bei unserer ersten Unterredung. Er blickte mich an, als sei er verdutzt oder würde meine Unwissenheit für vorgetäuscht halten, als er mir erklärte: Alle Lebewesen auf diesem Planeten kennen die Wahrheit. Die Wahrheit lautet, dass alles Leben allein durch das Wasser existiert. Und dass dieses Leben vom Planeten verschwindet, wenn auch das Wasser verschwindet. Ich hatte wenig Lust, mir auf ein neues einen Vortrag über sich selbst ständig machendes und anschließend auf- und davonfliegendes Wasser anzuhören, also ließ ich ihn diesmal nicht weiterreden, sondern fuhr ihm dazwischen mit den Worten: Das ist ja alles schön und gut, aber bist du nur hierher gekommen, um deine Weisheiten kundzutun? Das kann ich irgendwie nicht so recht glauben. Ich bin hierher gekommen, um das Wasser zu segnen, sagte der Geistesgestörte daraufhin sehr wichtig betont und drehte sich dann plötzlich um, als hätte er hinter sich ein Geräusch gehört. Ich ging einen Schritt oder zwei auf ihn zu, konnte aber nichts hinter ihm erkennen. Nebenläufig fand ich Zeit, mich über das Licht zu wundern und fragte mich innerlich, ob inzwischen wohl schon Tag geworden sei. Da drehte der Geistesgestörte sich wieder zu mir um und sein Markenzeichen, das durch und durch weltfremde Lächeln, kehrte auf seine Lippen zurück, als er zu mir sagte: Es wird Zeit, dass sich jetzt alle wieder unten im Keller zusammenfinden. Sie warten schon auf uns. Du weißt, wo sich der Keller befindet? Wollte ich von ihm wissen und klang jetzt wirklich ungläubig, zumal ich die Hoffnung, noch jemals wieder in den Keller zu gelangen, bereits komplett aufgegeben hatte. Weißt du es etwa nicht? Fragte der Irre mich neckisch, und ich schüttelte bloß den Kopf, obwohl ich Zweifel hatte, dass er es überhaupt würde sehen können in der Dunkelheit, in der ich mich nach wie vor befand. Nun trat er zur Seite, um mich mit einer einladenden Geste dazu aufzufordern, durch die Tür zu gehen, in der er stand. Ich bewegte mich nicht. »Du könntest mich sonst wohin bringen«, meinte ich zu ihm. »Warum sollte ich ausgerechnet dir über den Weg trauen? Ich kenne keinen von euch.« Er zuckte gleichgültig mit den Schultern und sagte nur: »Zwingt dich ja keiner, wenn du lieber hier in der kleinen Wäschekammer bleiben willst, statt das Ende der Welt da draußen hautnah mitzuerleben, dann sei es so.« Und mit diesen Worten wandte er sich ab, um sich aus dem Staub zu machen. Ich überlegte für einen Moment lang, ob ich ihn einfach abziehen lassen und mich dann ganz auf mich gestellt weiter durchschlagen sollte, entschied mich aber noch im letzten Moment dagegen und sprang hektisch zur sich langsam selbst schließenden Tür, durch die der Geistesgestörte verschwunden war. Ich erwischte sie nur noch knapp, bevor sie endgültig zufiel. Ich erwartete, wieder in dem gigantischen Gewächshaus-Irrgarten zu landen, nachdem ich mich selber durch die Tür geschoben hatte, aber er war komplett verschwunden. Mich irritierte das wirklich nur noch sehr kurz, denn ich konnte mir denken, dass dieser Gewächshaus-Irrgarten sowieso niemals wirklich existiert hatte. Vielleicht lag ich noch immer irgendwo bewusstlos herum und fantasierte das alles nur vor mich hin. Zumindest konnte ich diese Möglichkeit nicht ganz ausschließen, und auf eine perfide Art und Weise erschien mir diese Vorstellung sogar angenehmer zu sein als die Alternative, diesen ganzen kruden Albtraum als reales Geschehen akzeptieren zu müssen.